Ich schaue in den Spiegel, kann es einfach noch nicht fassen. Fassen will es nicht, es soll nur passen. Doch im Leben kommt es anders, doch auf den gibt's nicht. Egal wie dunkel, ich sehe dann noch Licht. Weil Hoffnung stirbt zuletzt, so wahr wie so gut. Denn mein Wille brennt lichterloh, siehst du nicht die Glut? Sagst alles nur Show, ich sag, das ist die Realität. Doch du verstehst mich nicht, Mut ist, was dir fehlt. Trotzdem frag ich, wie komm ich hier, wie komm ich schnell weg? Das kann auch gar nicht wahr sein, verdammter Scheiß Dreck. So denk ich drüber nach, weiß gar nicht, wann es begann. Begann es nicht mit einem Pautenschlag, kein Ausgang. Kann ihn grad nicht finden, ob er sich vielleicht versteckt. Brauche jetzt ein Alibi, was ihn ganz clever deckt. Wie ein Rüde das Weibchen, wie die Liebe den Hass. Wie das Glück den Pech, wie das Beben den hohen Bass. Aber den Ausweg finde ich schon, auch das kann dauern. Dann für dich die Zeit zu schleppen wie hinter dicken Mauern. Ich kann es einfach nicht sehen, bin ich denn jetzt blind? Es kommt mir so vor, spür nicht mal den Wind. Meine Sinne sind taub, kannst mit glauben. Meine Ängste, meine Sorgen, die letzten erfrauben. Ich frag mich, wo ist mein altes Ich? Ich weiß nicht mehr weiter. Weiter muss auch dem, das fällt auch ohne Reiter. Ja, so in etwa sollte ich einfach nur relaxen. Schnell sollte es passieren wie das Texten. Das Texten hilft mir zu überstehen diese schwere Zeit. Bring es auf Papier, spürt jetzt mein Leid. Wisst ihr denn, was ich meine? Wisst ihr denn, wo ich schon war? Erzähl euch davon in diesem Song, das Bar für Bar. Eins weiß ich genau, Zeit hat alle Wunden. Es wird immer leicht im allerletzten noch runden. Also steck den Kopf nicht in sein, glaub jetzt noch dran. Es ist bestimmt auch nicht leicht, durchbrich den Bann. Denn das Leben muss weitergehen, weiter, immer weiter. Mit der Zeit wächst man mit Problemen, die Schulter immer breiter. Das bis zum Maximum, du wirst es schon noch sehen. Dann fühlst du dich stark, wie auf den roten Teppich gehen. Ich kann es einfach nicht sehen, bin ich denn jetzt blind? Es kommt mir so vor, spür nicht mal den Wind. Meine Sinne sind taub, kannst mit glauben. Meine Ängste, meine Sorgen, die letzten erfrauben.